7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ja, heute zur frühen Stunde MMA Radio live auf YouTube für alle, die das jetzt als Podcast hören. Wir befinden uns, also wir Non-PG, befinden uns gerade so ein klein wenig in den Testwochen. Wir wollen ausprobieren, wie sich ja solche Livestreams auf YouTube auf unseren Podcast auswirken. Vielleicht gelingt es uns, so noch mehr Zuhörer zu MMA Radio, zu Non-PG, zu 4Ecken2Elfer und WhatsApp zu lotsen. Und ja, wir machen das jetzt mal diese Woche, denn ich habe diese Woche Urlaub. Der Chris hat Spätschicht, der Pocho auch. Deswegen können wir uns früh da so ein bisschen austoben. Und ob wir das beibehalten, werden wir nach unserer kleinen Sommerpause beschließen. Kleine Sommerpause, ihr habt richtig gehört, ab nächster Woche ja, gibt es erstmal keine MMA-Radio-Ausgaben mehr und auch keine Non-PG und keine 4Ecken2Elfer-Ausgaben mehr. Ich denke mal so für eine Woche bis 10 Tage müsst ihr auf uns verzichten, aber es ist ja auch mal ganz okay. Dann lehnen wir uns zurück, tanken neue Energie und ja, lassen uns vielleicht andere Sachen einfallen für die Zukunft. Aber das nochmal ganz kurz, solltet ihr euch das ja irgendwie gerade angucken auf YouTube und sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, macht das weiter, dann schreibt das doch in die YouTube-Kommentare oder schickt uns einen Tweet oder ähnliches. Gut, kommen wir zu MMA Radio, darum soll es ja eigentlich gehen und ich beginne wie immer mit meiner Aufforderung an euch, MMA Radio auf Twitter zu followen, @mmaradio.de, ja, einfach auf Twitter folgen oder ihr sucht bei Facebook nach MMA Radio und klickt dann auf Gefällt mir, das könnt ihr natürlich genauso gut machen. Ich poste regelmäßig News und ja, das ein oder andere Mal gebe ich auch eine persönliche Meinung ab, aber das halte ich eigentlich so ein bisschen zurück, möchte ich hier immer in den Sendungen tun, aber manchmal bricht's aus mir raus, muss ich förmlich sagen. Ja, also folgt MMA Radio und liked MMA Radio auf den diversen Kanälen. Schickt mir bitte eure Themenvorschläge, eure Fragen an mmaradio@nonpg.de. Das ist sowohl eine E-Mail-Adresse als auch ein versteckter Hinweis darauf, dass es hier nur um MMA Radio gehen soll. Denn ich habe diese Woche auf dieser E-Mail-Adresse eine nette Frage zum Thema Wrestling bekommen. Das ist zwar okay, ich kann das noch handeln. Es sind ja jetzt nicht so viele Fragen, die da immer eingehen. Aber sollten wir dann irgendwann mal so 60, 70 Fragen am Tag kriegen, dann wird es langsam kompliziert. Also mmaradio@nonpg.de nur für MMA-bezogene Fragen. Das würde mir so ein bisschen ja die Koordination der diversen Themen erleichtern. Deswegen, ja, danke. iTunes, da möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für Bewertungen, die kommen. Und das finde ich toll. Und das sorgt auch dafür, dass MMA Radio ein bisschen in den iTunes Charts und Highlights gefeatured wird. Danke, danke dafür. Aber ich muss es sagen, es nervt wahrscheinlich alle, die schon Bewertungen abgegeben haben, aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Wenn ihr MMA Radio über iTunes hört, dann gebt doch bitte 5 Sterne an MMA Radio. So schwer kann das doch nicht sein. Und wenn ihr das Ganze hier über YouTube hört, dann klickt auf Daumen hoch, teilt die Videos, teilt die Posts von MMA Radio. Da komme ich nämlich nachher noch zu einem wichtigen Punkt. Denn eins steht fest, MMA Radio hat zu wenig Follower, um in die Details mancher Dinge zu gehen. Ja, klär das nachher. Das ist jetzt mir zu viel Geschwafel. Mache ich nachher alles und dann kapiert ihr, was ich damit meine. mmaradio.de ist übrigens auch eine Internetseite, die ihr mal ansurfen könnt. Denn da findet ihr alle vergangenen und aktuellen MMA-Radio-Ausgaben. Und in Zukunft werden da auch die ganz alten MMA-Radio-Ausgaben irgendwann mal auflaufen. Nach und nach werden wir das Non-PG-Archiv mit alten Folgen füllen, also immer mal vorbeischauen, lohnt sich. So, jetzt zu den News. Ich habe mal so mir die wichtigsten Sachen zur CM Punk Q&A rausgeschrieben, die es ja am Freitag in Chicago vor UFC on Fox gab. Es war es war eine merkwürdige Q&A. Man merkt schon, dass CM Punk einfach aus diesem Wrestling-Business kommt und es sind andere Leute da. Er wird oft angeflaumt und blöd angemacht und er steht dann da auf der Bühne und ich denke mir dann auch mal, was soll er eigentlich sagen, wenn Leute ihm sagen, also durch die Brille ihm sagen, er hätte es nicht verdient, da zu stehen. Da denke ich mir auch mal, wer würde diese Chance nicht beim Shop verpacken? Also wenn zu mir Dana White kommen würde und sagen würde, hey, du kriegst von mir einen Vertrag, guck, dass du irgendwie fit wirst, dann würde ich diese Möglichkeit wahrscheinlich auch annehmen, alleine des Geldes wegen. Also deswegen finde ich diese Kommentare von manchen Leuten, die ihn da irgendwie auf der Bühne anpissen, das kann ich nicht nachvollziehen, macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Was hat er erzählt? Kurz zusammengefasst. Also erstens, die UFC ist auf ihn zugekommen und hat gefragt, ob er sich vorstellen könnte, als UFC-Fighter irgendwann mal im Octagon einen Kampf zu bestreiten. Dana White hat das Gleiche schon mal im Februar oder so erzählt. Da fand es aber eigentlich gar nicht so viel Beachtung. Jetzt geht das so ein bisschen mehr durch diverse MMA-Medien. Ist interessant, macht aber auch Sinn. Ich meine, CM Punk ist ein großer Draw, das weiß auch die UFC. Und sie wollen sich so einen Namen natürlich unter den Nagel reißen, weil sie genau wissen, dass CM Punks Debüt, egal gegen wen, für eine große Pay-Per-View-Buy-Rate sorgen wird. Und das macht nur Sinn, sich CM Punk, wenn es die Möglichkeit gibt, unter den Nagel zu reißen. Allein für solche Q&A-Geschichten, alleine für, irgendwelche Fight-Pass-Geschichten, ist es gar nicht schlecht, so einen bekannten Namen zu haben. Gleichzeitig öffnet man damit auch wieder die Tür für Wrestling-Fans, die vielleicht sagen, ich gucke mir jetzt mal die UFC an, habe mir bislang nie einen Kampf bei der UFC angeguckt, jetzt mache ich's, weil CM Punk dabei ist. Deswegen kann ich nur nachvollziehen, dass die UFC da zugeschlagen hat. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass CM Punk eigentlich dachte, dass er bei Ultimate Fighter mitmachen müsste als Kämpfer. Das wollte aber die UFC nicht. Dana White hat das Angebot, ja, man muss schon sagen, das Angebot abgelehnt, denn CM Punk hat Dana White im Endeffekt schon gefragt, ja, muss ich jetzt bei Ultimate Fighter mitmachen? Wäre kein Problem für mich, ich würde das tun. Aber Dana White hat gesagt, nee, lass mal, du trainierst hier schön bei einem Gym deiner Wahl und wenn du fertig bist, dann sagst du uns Bescheid und dann bekommst du deinen ersten Kampf. Erstmal Prost hier, kurzer Schluck aus der Pulle. Heute ist es ein Glas? Nee, ist eine Tasse, kann man fast schon sagen, wa? Ja, es ist früh am Morgen. Ich muss erstmal richtig wach werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis in die Puppen gestern PlayStation gespielt. Ich habe die Zeit, die ich habe ja Urlaub, habe ich ausgenutzt und habe ein bisschen PlayStation gespielt und deswegen bin ich noch ein bisschen verpennt. Aber ich muss morgens ran, weil nachmittags ist Papa- und Tochtertag bei uns zu Hause. Ist das nicht schön? Ich bleib bei CM Punk, ich glaube, das interessiert euch mehr. CM Punk wollte eigentlich im Vorfeld zu UFC on Fox 16 mal einen Test-Weight-Cut durchführen. Ihr wisst es, CM Punk ist sich ja noch nicht ganz sicher, in welcher Division er antreten will, Welterweight oder Middleweight. Er hat schon abgenommen, das sieht man ihm an. Ich muss auch sagen, CM Punk sieht irgendwie ein bisschen, abgefuckt? Kann man abgefuckt sagen? Irgendwie sieht er ein bisschen abgefuckt und alt aus. Also bei der Q&A, auch bei dem Ariel Helwani Interview fand ich, irgendwie ist es nicht mehr der CM Punk, den wir noch vor 4 Jahren zum Beispiel gesehen haben, als er seine berühmte Promo gehalten hat, als er sich da auf die Stage gesetzt hat und Vince McMahon und Co. beleidigt hat. Man sieht's ihm schon an, dass er definitiv gerade hart am Trainieren ist, gar keine Frage. Und ja, um zu ermitteln, in welche Gewichtsklasse er kämpft, um selber mal so einen Weightcut durchzuführen, denn Punk war ja niemals früher ein College-Wrestler und weiß gar nicht, wie das sich auf seinen Körper auswirkt, wenn er so einen Weightcut durchführt, wollte er einen Test-Weightcut im Vorfeld zu UFC on Fox 16 machen, und zwar zusammen mit Anthony Pettis und Eric Koch. Beide sind aber dann ausgefallen für die Fight Night deswegen hat CM Punk gesagt, nee, dann warte ich einfach, bis einer meiner Teamkameraden wieder einen Kampf hat. Ich möchte die damit so ein bisschen unterstützen. Die helfen mir extrem viel bei meinen Trainingssessions. Und ich möchte mehr oder weniger dann mit denen zusammen diesen Weight Cut machen. Die Denkweise ist, glaube ich, dahinter, wenn zwei Leute zusammen einen Weight Cut machen, können sie sich gegenseitig motivieren Und ja, ihr wisst es, ihr guckt selber genügend UFC. Diese Weightcuts sind extrem anstrengend und extrem an der Substanz zehrend diverser Kämpfer. Deswegen glaube ich, dass das gar wirklich Sinn macht. Also wenn man sowas zu zweit durchführen kann, wenn man sich gegenseitig motivieren kann, pushen kann, dann hat der eine mal ein Tief, der andere mal ein Tief und man holt sich da zusammen raus. Und CM Punk möchte praktisch seine Teamkameraden damit unterstützen und gleichzeitig herausfinden, was macht das mit meinem Körper, wenn ich so einen Weightcut durchführe. Ich glaube nicht, dass der Weightcut an sich so ein extremes Problem sein würde, sondern eher, wie der Körper dann darauf reagiert, dass du 24 Stunden später einen Kampf vor, weiß ich nicht, 16.000 Leuten bestreiten musst. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding. Es ist ja nicht nur einfach das Gewicht zu verlieren, sondern du musst dann auch noch 24 Stunden später einen Kampf bestreiten gegen eine Killermaschine im Endeffekt. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, warum CM Punk sagt, ich muss das erstmal probieren. Sein Ziel ist es, Ende des Jahres in Las Vegas sein Debüt zu feiern. Er sagt aber klipp und klar, ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, er legt diese Entscheidung in die Hände seiner Coaches. Die entscheiden, wann er zum ersten Mal in den Oktagon steigen wird. Wenn es nach ihm geht, Ende des Jahres. Er hat auch gesagt, wenn Dana White heute kommen würde und ihn fragen würde, ob er in 3 Monaten kämpfen kann, würde er ja sagen. Fertig. Aber er macht das wirklich von der Entscheidung seiner Coaches abhängig und wird dann entscheiden, ob er antritt oder nicht. Und aus meiner Sicht ist das genau die richtige Herangehensweise. Ich gehe wirklich davon aus, dass es für CM Punk schwer ist einzuschätzen, auf welchem Level, auf welchem Stand er gerade ist. Und da wird so ein Duke Rufus einfach besser Bescheid wissen, ob es Sinn macht, CM Punk in den Oktagon zu stellen oder nicht. Was ich mich die ganze Zeit frage, ob die UFC beziehungsweise vielleicht auch Rufus Sport schon wissen, auf wen Punk treffen soll. Denn, also Fakt ist ja ein, CM Punk fängt bei 0 an, in einem relativ hohen Alter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt schnell so ein Debüt irgendwie abhalten möchtest, dass es Sinn macht zu wissen, auf wen du dich vorbereiten musst. Er sagt zwar, er trainiert alles, Jiu-Jitsu, Wrestling, Striking, Kickboxen, alles. Aber wenn sie jetzt wissen, CM Punk trifft auf jemanden, der lieber ja boxt oder kickboxt mit seinen Gegnern, dann kannst du in Anführungsstrichen unter Umständen so ein bisschen das Wrestling vernachlässigen, konzentrierst dich mehr auf Striking und kannst früher in den Oktagon steigen. Das ist natürlich auch eine Gefahr, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das sowohl CM Punk als auch die UFC zumindest ein paar Leute im Blick haben, ja, auf die CM Punk treffen könnte bei seinem Debüt, so dass sich Punk gezielt auf diese Kämpfer vorbereiten kann. Sonst würde es, also jetzt stellen wir uns vor, er trainiert jetzt sagt Duke Rufus, okay, er ist soweit. Wir wissen alle, er wird dann immer noch nicht top of the notch sein. So, jetzt bekommt das mit jemandem zu tun, der halt extrem gut im Jiu-Jitsu ist, ja. Also Black Belt, seit Jahren ist er da irgendwie vielleicht sogar als Coach aktiv, ist aber im Striking nicht so gut und im Wrestling nicht so gut. Ja, aber dann hast du natürlich trotzdem ein Riesenproblem als CM Punk, weil sobald du auf dem Boden landest, ist der Kampf für dich beendet. Wenn du jetzt aber weißt, ja, okay, ich habe es mit einem extrem starken Jiu-Jitsu-Kämpfer zu tun, dann kannst du dich gezielt darauf vorbereiten. Ja, habe ich ja im Endeffekt gerade eben schon gesagt. So, was ich auch noch interessant fand, Punk hat noch erzählt, dass sein Wunsch ist, seinen zweiten Kampf in Chicago, in seiner Heimatstadt zu bestreiten. Das fand ich auch noch ganz interessant, denn er meinte irgendwie so, seinen ersten Kampf möchte er nicht in Chicago bestreiten, das wäre zu viel Druck. Und das fand ich wiederum interessant, weil CM Punk mal gesagt hat, eigentlich verspürt er keinen Druck. Er kennt das nicht. Er hat vor 80.000 Leuten performt als Wrestler und Druck und Lampenfieber kennt er nicht. Und im Endeffekt sagt er aber, für mein Debüt möchte ich nicht in Chicago in ein Oktagon steigen. Das würde ich bei meinem zweiten Kampf machen wollen, denn das wäre mir zu viel Druck. Also CM Punk scheint offensichtlich doch sowas wie Nerven zu haben und sich davon so ein bisschen beeinflussen zu lassen. Ich kann es verstehen, also die Vorstellung, dass du da wirklich vor einer Crowd auftrittst zum ersten Mal, die wirklich ihre Hoffnung in dich legen und du dann unter Umständen da vielleicht nach wenigen Minuten ausgenockt wirst, das finde ich auch schwierig. Überhaupt würde ich, glaube ich, an CM Punk Stelle mir sowas wünschen, dass ich auf einer extrem vollgepackten Card stehe, von mir aus als Pay-Per-View-Opener, dass der Fokus nicht so sehr auf mich gerichtet ist. Also wenn er so ein Co-Main-Event wäre, und wir müssen uns nichts vormachen, CM Punk wird nicht bei den Early Prelims kämpfen. CM Punk wird bei einem Pay-Per-View auf der Main-Card kämpfen, was absurd ist mit einem Rekord von 0-0. Aber so wird's kommen. Und wie gesagt, die Vorstellung, dass CM Punk dann vielleicht in einem Co-Main-Event steht, das könnte wirklich nach hinten losgehen. Deswegen aus meiner Sicht würde es Sinn machen, CM Punk, erster Kampf von einem Pay-Per-View, von einer Pay-Per-View-Maincard. Die Maincard müsste gut bestückt sein. Vielleicht Conor McGregor und Jose Aldo als Main-Event und Whiteman gegen Luke Rockhold als Co-Main-Event oder sowas in der Art. Vielleicht Ronda Rousey, wenn sie ihr Kampf gewinnt, gegen Miesha Tate noch mit auf der Card. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Und dann CM Punk mit dabei. Dann ist er mit Sicherheit dennoch im Fokus. Aber wenn du halt Conor McGregor mit auf der Card hast, das, glaube ich, lenkt so ein bisschen den ein oder anderen ab. Und man kann sich so ein bisschen in Ruhe auf seinen Kampf vorbereiten. Das ist eigentlich alles, was ich so von der CM Punk Q&A mitgenommen habe. Ich fand es wirklich enttäuschend, dass die Leute irgendwie so ein Problem damit haben, dass CM Punk plötzlich sein Glück als MMA-Fighter versucht. Also da waren manchmal wirklich richtige Spasten dabei, die halt irgendeine Scheiße erzählt haben und CM Punk da zum Kampf herausgefordert haben. Und man merkt Punk einfach an, ja, was soll ich zu solchen Idioten sagen? Und du kannst zu solchen Idioten nichts sagen. Einfach ignorieren ist, glaube ich, da die beste Strategie. Ich komme noch mal kurz zu dieser Stitch-Geschichte, so heißt er. Ihr wisst es, Jacob Duran wurde entlassen und Dana White hat ein Fox Sports Interview gegeben zu diesem Thema. Und das Interessante daran war eigentlich, also wenn ich jetzt an Dana White Stelle gefragt worden wäre, sag mal, kannst du ein bisschen was zu dieser Geschichte sagen, was da vorgefallen ist, dann würde ich nicht unbedingt mir einen kleinen Punkt rauspicken aus Stitchs Aussagen. Nee, ich würde versuchen, den Leuten zu erklären, warum ich ein Problem damit habe, dass mein Cutman schlecht über meinen Premium-Sponsor redet. Und Dana White hat vor laufenden Kameras, ich glaube, es war sogar auf Fox, es war noch nicht mal auf Fox Sports One, ich glaube, es war beim großen Fox-Sender, hat er gesagt, oder hat er mehr oder weniger Stitch beleidigt, hat so gesagt, ja, wir waren nie Freunde, Stitch müsste eigentlich mal lernen, was das Wort Freunde bedeutet. Und wenn wir angeblich so gute Freunde wären, wie er behauptet, warum ruft er mich denn nicht an? Dann denke ich mir so, hey, Dana White, das ist überhaupt nicht das Problem, das die Leute haben. Die Leute regen sich nicht darüber auf, ob Stitch jetzt hier schwindelt und ihr gar keine Freunde wart. Das Problem ist, dass ein Cutman einfach nur sagt, Leute, das ist ein bisschen kacke. Ich habe meine Sponsoren jetzt verloren. Mir fehlt ein Haufen Geld. Ich muss irgendwie gucken, wie ich über die Runden komme. Und mir wird im Endeffekt nicht geholfen. Und dafür jemanden zu entlassen, da finde ich total lächerlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst ihn einbestellen, kannst sagen, hey, halt mal die Fresse, halt die Füße still, wir finden irgendwas für euch, ihr werdet nicht zu kurz kommen, aber halt's Maul. Und man muss einfach auch respektieren, was die Jungs an Arbeit geleistet haben für die UFC. Ich weiß, es gibt viele Leute, die dann sagen, ja gut, man muss natürlich bedenken, dass diese Cutman, diese ganzen Deals mit Bad Boy und so, das ist ein Bonus obendrauf. Eigentlich sind sie Angestellte der UFC. Und diese Bad Boy-Geschichte, die hat die UFC halt toleriert. Das ist so ähnlich, weiß ich jetzt nicht, wenn du beim Aldi an der Kasse sitzt und setzt dir jetzt eine Mütze auf von Pringles oder so und kriegst von Pringles dafür einen Euro. Ja, da kann natürlich auch der Aldi sagen, ja, okay, habe ich kein Problem mit, aber irgendwann sagen die vielleicht, hey, das ist hier mein Geschäft, setz die Mütze wieder ab oder du fliegst. So. Und man kann sich da, denke ich mal, darüber unterhalten und man muss aber auch seitens der UFC verstehen, dass Leute, die bislang einfach Geld damit gemacht haben, dass sie da sich eine Bad Boy Jacke angezogen haben, jetzt ein bisschen angepisst sind. Und dafür, fand ich, hat sich Stitch relativ moderat ausgedrückt, ja. Und Dana White kam da einfach so schlecht rüber bei diesem Interview und ich weiß nicht, macht er das absichtlich, dass er das Problem überhaupt nicht anspricht, sondern irgendwie die Blicke auf ein anderes Feld lockt, nämlich auf dieses Freunde-Ding. Also was im Endeffekt, interessiert mich ein Scheiß, ob die beiden Freunde waren oder nicht. Wenn sie Freunde waren, verstehe ich, dass Stitch ein bisschen beleidigt ist, dass Dana sich da nicht persönlich gemeldet hat. Aber, also, ich hätte mir von Dana White hier einfach mal eine ganz klipp und klare Äußerung gewünscht. Und er hätte ja sich hinstellen können und sagen können, wir tolerieren es nicht, dass unser Premium-Sponsor ständig von Kämpfern, Cutman oder weiß der Kuckuck wem, blöd angemacht wird. Wenn ihr damit ein Problem habt, kommt zu mir, wir reden darüber, aber haltet euer Maul in Interviews, schreibt keine Scheiße auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube oder weiß der Kuckuck was. Wer ein Problem hat, ihr habt meine Telefonnummer, meldet euch bei mir. Wir gucken, ob wir es irgendwie hinbiegen können und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt und müssen uns trennen. Also, das wäre doch einfach die Antwort, die man zu so einem Ding hören will. Und wenn dann Kämpfer Interviews geben und sich über Reebok aufregen, ihr Problem, klar, können sie machen, ist ihr Recht, gar keine Frage. Aber ich verstehe, dass die UFC sagt, ich möchte, also seitens der UFC versteht es einfach, dass die sagen, ich möchte von diesem Scheiß jetzt nichts mehr hören. Und wir haben das so entschieden, die Sponsoren ist ein Zubrot. Ja, also das muss man sich halt auch mal vorstellen. Das ist im Endeffekt, werden die Jungs dafür bezahlt, für die UFC zu kämpfen. Und ja, das mit den Sponsoren ist einfach ein Sahnehäubchen gewesen. Ich weiß, das ist relativ normal, auch beim Boxen und so. Aber dennoch sind sie in dem Moment Angestellte der UFC und müssen damit leben, wenn die UFC halt was dagegen hat, dass sie da Sponsoren von anderen Firmen tragen. Klar, ich verstehe, dass das die Kämpfer Geld verdienen wollen, aber so ist es halt. Wenn die damit ein Problem haben, was sie offensichtlich haben, müssen sie vielleicht ihre Papiere nehmen und gehen. Also, ja. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass die UFC ein bisschen mehr Kohle locker machen müsste für ihre Kämpfer. Man sieht das ja immer wieder, wenn dann die Salaries, also die von den Commissions, die, also wenn man halt sieht, wie viel Kohle die Jungs da verdient haben, ja, dann wird mir manchmal auch ganz schwarz vor Augen. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du da halt so siehst, dass da so ein Kämpfer mit $10,000 nach Hause geht, da gehen nochmal 40% Steuern ab, 10% wieder Manager, da bleibt nicht viel übrig. Da musst du noch deine Coaches bezahlen, deine Reise unter Umständen, du musst Hotelzimmer für deine Teammitglieder bezahlen, die dich unterstützen im Vorfeld zum Kampf. Also das ist nicht viel Geld für manche Kämpfer. Klar, manche machen da einen riesen Reibach, andere nicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du sonst, weiß ich nicht, $20,000 Sponsorengelder bekommen hast und jetzt bekommst du nur noch 5, dass das schon ein riesen Loch in deine Haushaltskasse reißt. Das kann ich verstehen, aber nichtsdestotrotz, wir wissen jetzt, was das Problem ist. Es wurde oft genug thematisiert und ja, also es ist so schädlich für alle Parteien. Das ist das, was mich so ärgert. Also weder die Kämpfer kommen da gut weg von, also oder ja, sehen dabei gut aus. Dana White macht eine schlechte Figur. Für Reebok ist es scheiße. Für die UFC ist es scheiße. Also irgendwie habe ich das Gefühl, müsste vielleicht dann auch die UFC und Dana White mal reagieren und ein paar Kämpfer zu sich einladen und mit denen einfach darüber reden und ja, vielleicht sogar den Großteil ihrer Kämpfer mal einladen und einfach klipp und klar darüber reden und offen und ehrlich die Probleme ansprechen und dann vielleicht zum neuen Ergebnis kommen. Und das ist ja das Nächste. Dana White sagt ja immer wieder, das ist nur der Anfang, später werden die Leute kapieren, dass es sich für sie lohnt. Offensichtlich wissen viele Kämpfer nicht, wie die zukünftigen Pläne aussehen, sonst würden sie ja sich nicht so Sorgen machen. Also vielleicht sollte die UFC da auch mal ein bisschen mehr mit der Sprache rausrücken und so Sachen erklären und vielleicht sagen, hey, Reebok ist der Anfang, wir suchen jetzt noch nach einem guten Arschsponsor, den dann jeder hinten auf den Schlüpper tragen muss und dann kriegt er da auch nochmal $5,000 und dann haben wir noch irgendwie eine Idee, dass jeder eine Mütze trägt von weiß der Kuckuck was und dann kriegt er da auch nochmal $2,000 und dann wird vielleicht ein Schuh draus und dann sagen die, ja okay, es ist vielleicht jetzt eine einjährige Dost-Periode, danach geht's uns aber viel besser als davor. Ja, also das ist halt immer, ist eine Kommunikationsfrage, glaube ich, also da muss mehr kommen, definitiv. Aber zurück zur Stitch-Geschichte, Dana White hat für mich da wirklich sich sehr, sehr schlecht verkauft, ja, anders kann ich es nicht sagen. Das war es eigentlich schon so von den in Anführungsstrichen News. Es ist nicht so allzu viel passiert. Die meisten News kommen immer Dienstag, Mittwoch rein. Wenn ich Dienstagabend sende, kann ich immer schon was mit reinnehmen. Heute sende ich ja morgens, deswegen fehlt mir das so ein bisschen. Aber am Freitag, denke ich mal, ist die News vollgepackter. Die Sendung vollgepackter mit News, so rum. Ich habe aber auch noch eine Hörerfrage bekommen. Die fand ich ganz interessant. Und zwar von Mipa. Ich muss wieder was trinken. Und der will wissen, was die UFC von dem TV-Deal mit Nexdome hat. Es geht natürlich, logisch, weiter um die Nexdome-Geschichte. Die UFC zeigt ab, ich bin ja völlig durcheinander, Nexdome zeigt ab Samstag die UFC in Deutschland. Und ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, dass die UFC in Deutschland einfach einen Markt besetzen will. Ja? Also überhaupt möchte man relativ viel, oder man möchte überall irgendwie präsent sein, so muss man es eigentlich sagen, ja. Man möchte in Europa wirklich möglichst viele Länder oder möchte in möglichst vielen Ländern gezeigt werden. Also man möchte TV-Deals vorlegen können, weil das vielleicht auch wichtig ist, wenn du dann mit neuen Sponsoren verhandelst. Ja, wenn du halt zu Reebok gehst und sagst, hey, wir sind im deutschen Fernsehen, wir sind im englischen Fernsehen, ihr wisst, was ich meine, man kann das immer weiter aufzählen, dann sagen natürlich so Sponsoren wie Reebok, okay, das lohnt sich, die sind in allen wichtigen Märkten der Welt, im Fernsehen, unter Umständen sogar bei guten Sendern, also der Deal mit Pro7 und Sat1 mag sein, dass das jetzt für uns natürlich nicht ideal ist, aber das sind große, das ist eine große Gruppe hier in den USA, in Deutschland, also das ist ein wichtiger, eine wichtige Fernsehstation, sage ich mal, Und wenn du die Möglichkeit hast, da irgendwo mal bei ProSieben Max dann in Zukunft Ultimate Fighter zu sehen oder Best of WEC oder weiß der Kuckuck was, ich glaube, das ist das, was die UFC halt möchte, dass sie ihren zukünftigen Sponsoren und anderen Geldgebern einfach vorweisen kann, wir sind in allen wichtigen Märkten, wenn ihr mit uns Business macht, wenn ihr bei uns Werbung einkauft, werdet ihr weltweit wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Und in erster Linie machen die sich, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken, ist das jetzt für den aktuellen UFC-Fan die Ideallösung? Das glaube ich nämlich nicht, denn die Ideallösung aus Sicht der UFC müsste immer der Fight Pass sein. Ja? Also wenn ich jetzt die UFC wäre, würde ich versuchen, also wenn es mir nur darum geht, dass die Leute mich sehen können, dann würde ich den Fight Pass pushen ohne Ende. Denn das ist eigentlich das, was du haben möchtest. Du hast den überall dabei, du bestimmst den Content, dir kann keiner dazwischen funken, du bezahlst die Kommentatoren, da kannst du auch mehr oder weniger noch ein bisschen mit eingreifen, wer da jetzt sitzt und was erzählt wird. Du bestimmst die Interviews, alles drum und dran. Du gibst also nichts aus der Hand. Du bestimmst, wie alles aussieht, du bestimmst, wann Werbung geschaltet wird, was für Werbung geschaltet wird. Und wenn du das jetzt alles aus der Hand gibst, dann glaube ich, dass es wirklich nur damit zu tun hat, dass man bei diversen Meetings sagen kann, wir sind jetzt auch in Deutschland bei ProSieben und Sat.1. Die Frage ist, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ob da überhaupt noch jemand nachguckt, sind die jetzt im Fernsehen oder ist das jetzt nur ein Streamingdienst? Also ich habe das ja mit der Bundesliga verglichen und ich weiß, dass Fox Sports One sich jetzt für die nächste Saison die Bundesliga-Rechte gesichert hat in den USA. Und da ist es auch nicht so, dass jedes Spiel übertragen wird bei Fox Sports One, aber viele Spiele bei Fox Sports Go übertragen werden. Ich denke mir aber, dass für die Bundesliga bei diversen Meetings und Werbebesprechungen oder Werbedealbesprechungen dann das auch ein ausschlaggebender Punkt sein dürfte, dass sie sagen, hey, wir sind jetzt auch bei Fox Sports One, jetzt wollen wir ein bisschen mehr Kohle oder wir können andere Sponsoren jetzt anlocken damit, weil, weiß ich nicht, also keine Ahnung, Müller Milch zum Beispiel, ja, die werden jetzt nicht so viel davon haben, dass die Bundesliga in den USA gezeigt wird, aber für Mercedes ist es zum Beispiel schon wieder interessanter. Und das schlägt sich dann wieder auch aus für die Bundesliga-Vereine vielleicht. Ja, also die können dann auch sagen, hey, wenn du mich als, oder wenn wir dich als Trikotsponsor haben, dann wirst du auch in den USA gesehen. Und ich glaube, das ist die Denkweise, die dahinter steckt. Da geht es nicht darum, den Fans irgendwas zu bieten. Hier geht es nur um die Kohle, die sie einnehmen wollen durch Sponsoren. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Und ich sehe es wirklich so, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ja, ich bin leider Gottes am Samstag oder Sonntagmorgen fahre ich in den Urlaub, deswegen kann ich mir UFC 190 nicht bei Maxdome angucken. Ich werde es aber tun, ich werde mir in Zukunft die Pay-Per-Views und die Fight Nights, die da eben dann zum Kaufen sind, werde ich mir da bestellen. Ich werde meinen Fight Pass behalten, denn das sage ich immer wieder dazu, wenn ich das höre, ja, der Fight Pass, den kann ich mir jetzt in Arschi. Ey, da sind so viele alte Kämpfe mit dabei. Da sind so viel anderer Content, den man sich angucken kann. Prelims, Early Prelims. Die alten Pay-Per-Views sind relativ schnell online. Also ein, zwei Monate nachdem der Pay-Per-View stattfand, kann man sich die Kämpfe dann schon auf dem Fight Pass für umsonst angucken. Also dieser Fight Pass für 7 € im Monat. Also da, tut mir leid, das ist für mich nicht zu viel Geld. Wenn ich UFC-Fan bin, ne, also die 7 € im Monat. Ja, rechnet das mal auf den Tag runter, das ist lächerlich. Und die Geschichte auf Maxdome werde ich mir angucken. Ich werde mir Tobias Dreves und Oliver Kopp anhören. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, kann ich immer noch sagen, okay, es war jetzt scheiße, ich lasse es. Oder ja, aber was ist die Alternative? Soll ich jetzt dann bei Pirate Bay vorbeihuschen und mir da den Scheiß holen? Ich sehe es halt wirklich so, dass ich als Kunde darüber abstimmen kann, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann gebe ich dafür kein Geld mehr aus. So einfach ist es. Aber ja, diese extreme negative Grundhaltung zu diesem Deal, die kotzt mich so ein bisschen an. Alle schlagen, es geht einfach nur darum, alles schlecht zu machen sofort. Die UFC kommt und sagt, hier, wir haben jetzt einen Maxdome-Deal, wir haben die Möglichkeit in Zukunft, vielleicht bei ProSieben oder Sat.1, bei einem der Untersender irgendwie was im deutschen Fernsehen zu bringen. Alles wird direkt schlecht gemacht, alles ist scheiße, alles ist Mist. Auf einmal sind Joe Rogan und Mike Goldberg die besten Kommentatoren. Sonst liest man, oh, was das alles für ein Scheiß ist, was die labern. Plötzlich sind es die besten, die man haben kann. Die zwei, die man noch nie gehört hat unter Umständen, die sind auf einmal eine Katastrophe. Geht gar nicht, gucke ich mir nie wieder an. Da denke ich mir, halt die Fresse. Interessiert keinen Menschen. Da geht's einfach nur darum, dass man auf Twitter oder Facebook eine große Fresse haben will und einfach mal rumhaten will. Weil was genau ist der Punkt, der euch jetzt stört? Also für die Leute, die damit ein Problem haben. Die Pay-Per-Views werden nicht teurer. Die sind auf Deutsch, ja. Und das ist das Riesenproblem ist daran, dass man jetzt den Pay-Per-View nicht mehr auf Englisch sehen kann. Das ist, genau darum ging's dir. Du hast dir Pay-Per-Views gekauft, um Joe Rogan und Mike Goldberg zu hören. Das war der ausschlaggebende Grund. Das glaube ich nicht. Das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Also die Pay-Per-Views sind günstiger. Ich habe schon gesagt, wenn ich das zusammenrechne, was ich früher bezahlt habe, wenn ich über Fight Pass alles gekauft habe, kostet mir das genauso viel, wenn ich jetzt über Maxdome alle Pay-Per-Views und UFC und Fox-Veranstaltungen kaufe. Bleiben die europäischen UFC Fight Nights übrig, die ich noch bezahlen muss. Okay, ich verstehe das, dass Leute sagen, ich muss da nochmal 60 bis 100 Euro mehr zahlen im Jahr. Das sehe ich nicht ein. Aber dann wähl halt die Events aus, die du guckst. Sagt die UFC auch immer, wenn jemand keinen Bock hat auf ein Event, guck's nicht. Und das ist das, was ich meine. Wir haben doch die Möglichkeit zu entscheiden, okay, ich möchte mir nicht eine UFC Fight Night aus Krakau angucken, wo im Endeffekt auf der Maincard, das sind dann vier Kämpfe auf der Maincard, ja. Es ist ja, die Prelims und so sind ja umsonst, oder? Da muss ich nochmal nachhaken. Aber es sind vier Fights auf der Maincard. Und wenn die schlecht sind, dann kauf dir das Ding einfach nicht. Dann spar dir die 10 Euro. Und wenn du so ein Pay-Per-View hast, wie jetzt UFC 190, da habe ich auch viele gehört, ah, oh, der ist ja voll schlecht, der Pay-Per-View, Ronda Rousey, okay, klar, aber den Rest kannst du vergessen. Kauf ihn einfach nicht. Kauf ihn einfach nicht. Und fertig. Es geht davon die Welt nicht unter, aber diese Argumente, die ich bislang höre, die sind für mich nicht ausschlaggebend, um mir zu sagen, der Deal ist scheiße oder so. Es verändert sich augenscheinlich nur der Kommentar, dass der von Englisch jetzt auf Deutsch switcht. Und ich habe das Gefühl, dass damit ganz viele ein Problem haben. Und ja, richtig, man kann jetzt nicht mehr alles auf dem Fight Pass gucken und muss switchen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal abwarten und gucken, wie sich das entwickelt. Wenn ich meine, ich sehe es auch nicht kommen, aber wenn das für die UFC aufgeht und dieser Sport wird populärer in Deutschland, profitieren wir alle davon. Und er wird mit Sicherheit nicht populärer, wenn die UFC hier nur einen Fight Pass anbietet. Deswegen, ich möchte es überhaupt nicht verteidigen. Ich sag's nochmal, dass aus meiner Sicht natürlich die Fight Pass-Geschichte die Idealvorstellung gewesen ist. Da mache ich keinen Hehl draus. Aber mir ist das ein bisschen zu viel rumgehate auf Punkten, die man erstmal abwarten muss und die auch eigentlich gar kein so großes Problem sind. Ja, wie gesagt, deutsche Kommentatoren. Wir sind hier nicht beim Wrestling, wo irgendwelche Pfeifen hingesetzt werden, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Oliver Kopp, ich weiß nicht, seit wann der da mitmacht bei der UFC, aber gefühlt schreibt er seit Ewigkeiten auf, ich glaube, Sportal oder Sport 1. Deswegen Füße stillhalten und erstmal abwarten. So sehe ich es jedenfalls. Wir können dann nach 2, 3 Pay-Per-Views genug noch darüber uns unterhalten, wie scheiße das jetzt ist. Aber jetzt am Anfang sage ich erstmal angucken, Füße stillhalten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Fight Pass, zum Maxdome-Deal, was sich für euch verändert, schickt die mir. MMAradio@nonpg.de. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ich dann noch irgendwelche offenen Fragen beantworten kann, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich mich relativ viel mit diesem Thema beschäftigt habe und viele Fragen beantworten kann. Ich war ein bisschen enttäuscht von Maxdome. Ich habe gestern einen Tweet an Maxdome geschickt, weil ich wissen wollte, ob das sicher ist, dass man 1, 2 Tage nach Ausstrahlung der Pay-Per-Views die Pay-Per-Views auch auf Englisch gucken kann. Da habe ich keine Antwort gekriegt von Maxdome. Ich glaube, das liegt daran, dass MMA Radio nur knapp 40 Follower hat. Das ist das, was ich vorhin meinte. Du hast halt einfach keinerlei Power, wenn du nur 40 Follower hast. Das ist mir schon klar, aber dennoch habe ich halt meinen Tweet rausgeschickt, die antworten nicht. Das ist das, was mich zum Beispiel ankotzt. Über sowas kann ich mich aufregen, ja. Sie versuchen, ihr Kunden für ein neues Produkt zu generieren und wenn du als potenzieller Kunde eine Frage hast, wird die dir nicht beantwortet. Da wirst du ignoriert, ja. Und ich habe das freundlich gemacht, also ich habe nicht irgendein Bullshit hingeschrieben, so wie viele andere, aber ich finde, da kann man schon mal, wenn man auch sieht hier, okay, das ist eine MMA-bezogene Twitter-Seite, kann man doch mal wenigstens kurz raushauen, weiß ich nicht, oder müssen wir noch klären, gibt's ein Statement in 2 Tagen, weißt du, Kuckuck, einfach darauf reagieren und nicht das davon abhängig machen, wie viel Follower jemand hat. Wir haben ja damals mit Chris bei MMA Radio vor 2 Jahren, haben wir uns ja 1000 Follower gekauft von Sponsorengelder, die wir mal bekommen haben von Chefkoch. Und da hat jeder, den wir angeschrieben haben, sofort reagiert. Das ist echt verblüffend. Also, ja, und Chris fragte mich diese Woche auch, ja, ist es für dich eine Option? Nee, ich gebe kein Geld für Follower aus oder so ein Scheiß. Nee, dann gibt mir halt keiner eine Antwort und dann suche ich halt weiter. Was ich übrigens auch noch gehört habe, vielleicht noch ganz kurz und das als letztes zum Maxdome-Deal. Es gibt wohl Probleme in der Schweiz Ja, also viele scheinen in der Schweiz Maxdome oder die UFC bei Maxdome nicht abrufen können. Sollte ich Hörer aus der Schweiz haben, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das für euch problemlos möglich ist. Aber das, was ich gelesen habe, klingt nicht so gut. Und, das muss man auch noch sagen, für alle total Verzweifelten, die jetzt ihren Fight Pass loswerden wollen, weil sie den ein Jahr im Voraus bezahlt haben oder so, die UFC ist so kulant und erstattet euch den Preis zurück, wenn ihr jetzt vom Fight Pass aufgrund der Änderungen keinen Gebrauch mehr machen wollt. Also wenn ihr sagt, Fight Pass hat sich für mich erledigt, ich habe ihn aber ein Jahr im Voraus bezahlt, schickt der UFC oder schickt UFC.tv einen Tweet oder am besten eine Mail und bittet darum, dass euer Fight Pass Deal aufgehoben wird, dann machen die das. Das ist also auch sehr kulant seitens der UFC. So, jetzt muss ich hier mal gucken, denn ich will natürlich noch so ein bisschen über UFC und Fox reden. Ich habe die Seite vorher nicht aufgerufen, hätte ich vielleicht machen sollen. Schönes Event, muss man gleich sagen. Es war vielleicht nicht unbedingt die Nacht der Referees, aber dazu kommen wir im Endeffekt gleich. TJ Dillashaw besiegt Hannon Burrell und ich sitze wirklich hier und verneige mich vor TJ Dillashaw. Ich war mir nicht ganz sicher, ob TJ Dillashaw einfach nur einen wahnsinnig guten Tag hatte letztes Jahr, als er Hannon Burrell besiegt hatte. Aber jetzt muss ich sagen, holy shit. Also das war wirklich eine Performance. In dieser Deutlichkeit habe ich nicht damit gerechnet, dass Hannon Burrell besiegt wird. Und ich meine, Dana White hat gesagt, Hannon Burrell war besser als beim letzten Mal. Ich sehe es so, Hannon Burrell kam halt in der ersten Runde raus und hat irgendwie versucht, Dillashaw schwer zu treffen, ihn vielleicht dann sogar zu Boden zu schicken und dann da von da an dann vielleicht den Kampf anders zu gestalten. Aber das ist ihm nicht gelungen, weil Dillashaw einfach... Ich kann es so sagen, dass Hannon Burrell so alt aussah gegen Dillashaw. Das war wie ein anderer Kämpfer. Dillashaw war immer schneller als er, selbst als er nicht mehr mit seinem Footwork gearbeitet hat und einfach nur Schläge ausgeteilt hat, wirkte Dillashaw auf mich fast schon unbesiegbar gegen Hannon Burrell. Und Hannon Burrell hat Dillashaw ab und zu mal getroffen. Und Hannon Burrell ist auch jemand, der Power hat. Aber Dillashaw hat das alles gut weggesteckt, hat immer eine Antwort gehabt auf das, was Hannon Burrell ihm so vorgeworfen hat oder angeboten hat als Kampf. Das war einfach nur beeindruckend von Dillashaw. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe nicht mit so einer Performance gerechnet. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich sehe Dillashaw leicht vorne, aber hier, das war wirklich eine eindeutige Angelegenheit und wir brauchen nicht mehr darüber zu reden, ob TJ Dillashaw zu Recht oder mit Glück Champion geworden ist. Er hat hier unter Beweis gestellt, dass er aus meiner Sicht in der Bantamweight Division aktuell der Beste ist. Wie geht's weiter für Hannon Burrell? Natürlich die große Frage. Dana White hat bei der Pressekonferenz schon so ein bisschen angedeutet, dass Hannon Burrell sich vielleicht Richtung Featherweight Division orientieren soll. Das ist natürlich schwierig. Muss man mal abwarten, was mit Jose Aldo ist. Die beiden sind Teamkameraden. Also sollte Aldo den Titel behalten und weiterkämpfen, glaube ich nicht, dass Burrell da Richtung Featherweight Titel gehen wird. Ja, aber er wirkte jetzt hier in dieser, es klingelt hier der Chris durch, das kann ja wohl nicht wahr sein, du. Er wirkte jetzt hier in dieser, der ruft, mitten in der Sendung ruft der Chris an, als ob er es nicht wüsste, dass wir hier gerade senden. Er wirkte jetzt hier in diesem Kampf irgendwie alt und viel zu langsam. Ich war echt enttäuscht und überrascht von Hannon Burrell. Wenn man sich überlegt, vor anderthalb Jahren, was der für Kämpfe bestritten hat, das phänomenal, wirklich, wie der jetzt abgestiegen ist. Und was macht er mit Hannon Burrell? Wenn er in der Bantamweight Division bleiben möchte, sehe ich das irgendwie nicht, dass er in naher Zukunft einen Titelkampf nochmal bekommen könnte gegen TJ Dillashaw. In der Featherweight Division wird es auch nicht leicht für ihn. Dana White hat was Interessantes gesagt. Es gibt manchmal so Kämpfer, die nach ihrer ersten Niederlage oder nach einer Niederlage, nach einer langen Siegesserie, einfach nicht mehr dieselben sind. Und genauso wirkt es hier bei Hannon Burrell, dass er einfach das gewisse Etwas verloren hat und nicht mehr derselbe ist. Gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, wie geht's weiter mit TJ Dillashaw? Scheint jetzt nicht unbedingt so, dass die neuen Herausforderungen an der Ecke lauern. Bei Dominic Cruz wissen wir nicht so genau, wann der wieder zurück ist. Es heißt Ende des Jahres, aber Dominic Cruz, da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf setzen. Der ist verletzungsanfällig. Rafael Assunção wirkt auf mich nicht unbedingt wie eine große Nummer in der Bantamweight Division. Ich weiß, er hat TJ Dillashaw schon mal besiegt, wenn auch umstritten. Aber er wirkt auf mich jetzt auch nicht wie die große Herausforderung. Ich könnte mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass Dillashaw einfach einen extremen Sprung nach vorne gemacht hat seit dem letzten Kampf gegen Asunção. Und ich sag mal so, wir sollten vielleicht Frankie Edgar im Auge behalten. Das ist das, was man so ein bisschen in den letzten Tagen immer mal wieder so ja, gerüchteweise hört, dass vielleicht Frankie Edgar einen Titelkampf in der Bantamweight Division angeboten bekommt und Dana sagt dann zu ihm, wenn du das Gewicht schaffst, kriegst du Dillashaw. Und das wäre natürlich auch ein phänomenaler Kampf, sollte Frankie Edgar das Gewicht 135 Pfund schaffen. Wird mit Sicherheit nicht einfacher, dadurch, dass jetzt ja das Infusionenverbot in Kraft treten wird ab Oktober. Es wird nicht einfach werden für Frankie Edgar, aber das ist so das Erste, was mir einfällt. Natürlich Dominic Cruz gegen TJ Dillashaw, das ist der Kampf, den ich sehen will. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich Dominic Cruz vorher gerne nochmal mit ein paar Aufbaukämpfen sehen. Also so direkt nach so einer Verletzung und im Endeffekt nach Jahren jetzt, er hat diesen einen Kampf gehabt, klar, zwischendrin mal, aber so nach Jahren der Abstinenz in Sachen MMA würde ich fast vorschlagen, man sollte Dominic Cruz ein, zwei Kämpfe vorher geben und dann ihn auf TJ Dillashaw loslassen. Und so lange könnte man vielleicht sowas machen wie gegen Frankie Edgar oder vielleicht auch gegen Uriah Faber. Also da gab es ja auch schon mal die Überlegungen, ob es diesen Kampf vielleicht geben könnte. Ich muss ja auch noch kurz sagen, ich war ja auch wieder so ein bisschen überrascht, dass Herb Dean den Kampf so lange hat laufen lassen, also in der vierten Runde, nach 35 Sekunden war das Ding zu Ende, aber gefühlt hätte Herb Dean hier früher dazwischen gehen können und den Kampf abbrechen können. Also Herb Dean, ich sagte es ja schon, hat nicht unbedingt seinen besten Tag gehabt an diesem, was war das eigentlich, 25. Juli, denn zuvor im Joe Lozan gegen Takanori Gomi Fight hat er auch so einen kleinen ja, Blackout gehabt, aber dazu kommen wir noch. Der Co-Main Event, Misha Tate gegen Jessica Ai, auch hier war ich positiv überrascht, und zwar von Misha Tate. Die hat wirklich einen tollen Kampf gezeigt, hat zunächst Probleme gehabt gegen Jessica Ai, hat dann aber ihre Kampfstrategie umgestellt, erfolgreich umgestellt und mit ihren besten Kampf in der UFC gezeigt, glaube ich. Wenn nicht sogar ihren besten Kampf in der UFC. Also ich war wirklich begeistert von Misha Tate, aber wenn ich diesen Kampf dann einfach so vor meinem Auge nochmal Revue passieren lasse und mir dann überlege, Misha Tate gegen Ronda Rousey, sehe ich irgendwo überhaupt keine Möglichkeit für Misha Tate, dass sie Ronda Rousey besiegen könnte. Auch wenn sie sagt, Ronda mag es nicht, getroffen zu werden von Punches und so. Das stimmt. Guckt euch mal alte Strike, oder nicht so alte, den ersten Tate-Rousey-Kampf, Strikeforce-Kampf an oder den Rousey, was war das, Sarah Kaufman Strikeforce-Kampf an, da kriegt sie ein oder zwei Schläge ab und da wirkt Ronda Rousey wirklich nicht unbedingt glücklich und ein bisschen nervös, aber damals hat sie, glaube ich, erst 4-5 Kämpfe bestritten und hat natürlich noch nicht so viel Boxtraining gehabt wie jetzt. Also ich glaube, dass Misha Tates Überlegung, ja, wenn ich Ronda ein, zwei Mal mit einem guten Jab treffe und dann vielleicht noch mit einer rechten, dann wird die schon Probleme bekommen. Ich glaube, das wird nicht so sein. Also Misha Tate scheint wirklich so die Prinzessin in dieser Bantamweight Division zu sein und die Königin ist eben Ronda, aber da ist so ein großer Sprung noch von Misha Tate nötig, um auf eine Ebene mit Ronda Rousey zu kommen. Ja, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn sie diesen Kampf machen, Tate gegen Rousey 3, aber ich sehe keine Möglichkeit für Misha Tate, Ronda Rousey zu besiegen. Ich meine, es ist MMA, alles ist möglich. Es gab jeden denkbaren Upset gab es schon mal. Also wieso soll nicht Misha Tate diejenige sein, die Ronda Rousey entthront? Genauso kann es natürlich sein, dass Betsy Cohea jetzt am Wochenende den riesen Upset schafft. Aber einfach, was ich bis jetzt gesehen habe, das schließe ich das aus. Also das glaube ich nicht, dass Misha Tate eine Chance hat. Aber die Leistung war sehr, sehr gut. Jessica Ai, ja, ein bisschen schade. Auch hier übrigens eine Referee-Leistung, die man mal ansprechen muss. Es gab eine Situation, da hat Misha Tate den Rücken von Jessica Ai und versucht halt irgendwie einen Guillotine-Joke oder ähnliches anzubringen. Und Jessica Ai macht einfach gar nichts. Und was macht Yves Levin? Er stoppt die Action und stellt beide wieder hin. Da habe ich mir auch gedacht, hallo? Also wie kann man denn in so einer Position beide Kämpferinnen wieder aufstehen lassen? Ich meine, Misha Tate hat den Rücken von Jessica Ai. Also so viel sollte Yves Levin auch wissen, dass das eine Position ist, die man nicht abbricht. Edson Barboza gegen Paul Felder. Diesen Kampf müssen wir auch ansprechen. Leider Gottes hat Paul Felder verloren. Ich habe ja gesagt, das wird sein Breakout-Moment. In gewisser Weise war es auch sein Breakout-Moment, weil der Kampf war phänomenal und man wird, denke ich mal, in Zukunft mehr von Paul Felder wissen und man wird, wenn man den Namen hört, auch ein Bild vor Augen haben. Denn das war ja fucking Street Fighter im Octagon. Also was da abging, das ist für, ich liebe solche Kämpfe. Spinning Kicks en masse, alle, also es gab alle Schläge, die man sonst nur in Computerspielen kennt, gefühlt. Es war einfach ein phänomenaler Kampf, der mir extrem viel Spaß gemacht hat. Edson Barboza sah in diesem Kampf sehr gut aus, muss man sagen. Vielleicht lag es auch daran, dass er mit Paul Felder einen Gegner hatte, der diesen Stil von Barboza mitgehen wollte. Und dann spielt das vielleicht so ein bisschen in die Karten von Edson Barboza. Vielleicht hätte Paul Felder, er hat selber gesagt, er hat den Fehler gemacht, er hat so ein bisschen das Fuß vom Gaspedal genommen. Und das hat dann Barboza die Möglichkeit eröffnet, mehr Legkicks zu zeigen und einfach ein bisschen mehr nach vorne zu pushen. Und Felder hat gemeint, das war so sein Problem. Ich hatte halt einfach das Gefühl, dass Paul Felder Barboza manchmal hätte mehr ärgern sollen, wenn es die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Also vielleicht doch mal einen Takedown versuchen oder einen Clinch. Was natürlich nicht unbedingt in Paul Felders Playbook steht. Das ist wahrscheinlich hier das, was ihm auf die Füße gefallen ist. Ja, also tolle Leistung von Barboza, auch von Felder, toller Kampf, sollte man sich angucken. Ich kriege hier schon ein bisschen Zeitprobleme. Ich dachte, heute sind keine News, jetzt sind wir schon wieder bei 45 Minuten. Deswegen tanke ich hier noch schnell durch. Joe Lozan gegen Gomi. Die zweite Aktion, habe ja vorhin schon angesprochen, von Herb Dean, die man so merkwürdig finden kann. Gomi ist im Endeffekt, ich würde fast sagen, der ist in dem Moment tot gewesen oder so. Er lag nur noch auf dem Boden, hat sich nicht mehr bewegt. Zu Recht ist Joe Lozan aufgesprungen und hat gefeiert, aber Herb Dean hat nur eine Weile gewartet, bis er den Kampf abgewedelt hat, sozusagen. Merkwürdig. Also normal ist Herb Dean einer der besten Referees in der UFC oder komplett im MMA. Und hier sah er nicht allzu gut aus. Gomi natürlich immer wieder mit dem Problem. Sobald es auf den Boden geht, hat Takanori Gomi verschissen, auf Deutsch gesagt. Und Joe Lozan hat daraus Kapital geschlagen, hat ihn via TKO besiegt. Bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Ich habe mir erhofft, dass es ein längeres Slugfest geben wird. Aber es war im Endeffekt klar, wenn Lozan den Kampf irgendwie auf den Boden bekommt, dann wird es für Gomi schwierig und so war es auch. Tom Lawler gewinnt gegen Gian Villante. Erste Runde, muss ich sagen, war Villante richtig gut. Hat er eigentlich fast schon dominiert. Da hat Lawler nicht allzu viel gelandet. Und dann gelingt ihm, war es eine Rechte? Eine perfekte Rechte, glaube ich. Und Villante geht zu Boden, war Feierabend. Sah gut aus für Tom Lawler. Aber die erste Runde, muss ich ganz ehrlich sagen, da sah Tom Lawler nicht so gut aus. Er möchte übrigens jetzt so ein bisschen sich was auf die Wampe fressen. Also möchte ein bisschen Gewicht zunehmen. Er kam ja mit 203 Pfund rein in diesen Kampf. Und er möchte jetzt einfach so ein bisschen dafür sorgen, dass er wieder ein bisschen Weight cutten kann. Denn man hat es in diesem Kampf gesehen, Villante war so viel größer als Tom Lawler. Und Lawler ist ja eine Gewichtsklasse nach oben gegangen. Und er braucht noch mehr Muskelmasse, einfach noch mehr Körpermasse, was auch immer er dann mit seinem draufgefressenen Fett machen wird. Entweder wandelt er es zu Muskeln um oder er lässt halt eine Wampe hängen. Aber auf jeden Fall braucht er mehr Masse. Jim Miller gegen Danny Castillo. Ist bei mir ehrlich gesagt nicht viel hängen geblieben. Ben Saunders gegen Kenny Robertson war noch ein guter Kampf. Ben Saunders hat den Kampf gewonnen. Ich hatte, glaube ich, Kenny Robertson vorne. War auch eine Split Decision. Auch der Kampf, den kann man sich angucken. Aber jetzt habe ich noch schnell einen Kampf und dann beende ich hier das Ganze. Brian Caraway gegen Eddie Wineland. Es war die Rückkehr von Eddie Wineland. Und leider Gottes hat Eddie Wineland diesen Kampf verloren. Und es wirkte auf mich so, als ob er irgendwie mental noch nicht da ist, wo du sein solltest. Er hat so oft mit seinem Kiefer rumgemacht. Er hat sich ja zum zweiten Mal den Kiefer gebrochen gehabt in der Karriere, ist jetzt wieder zurückgekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich ganz oft Sorgen gemacht hat, oh, ist mein Kiefer gebrochen oder habe ich wieder eine Verletzung im Kieferbereich oder so. Weil er hat so viel mit seinem Mund irgendwie rumgemacht und so, dass ich einfach glaube, dass er mental und psychisch nicht da war, wo er hätte sein müssen, um gegen so jemanden wie Brian Caraway zu gewinnen. Weil ich war nicht beeindruckt von dem, was Brian Caraway gezeigt hat, aber ich war maßlos enttäuscht von dem, was Eddie Wineland gezeigt hat. Aber wie gesagt, irgendwie war er vom Kopf nicht 100% da. Und Chris Weidman hat mal so schön gesagt, 98% eines MMA-Kampfs entscheidet sich durch psychische Stärke, also was mental abgeht, und 2% sind Skills. Ist vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber es macht natürlich viel aus. Wenn du vom Kopf her nicht dabei bist, dann reicht's halt nicht gegen, auch nicht gegen so Typen wie Brian Caraway. Kann den Typen nicht ernst nehmen, Brian Caraway. James Kraus noch mit einem tollen Sieg gegen Darren Cruikshank. Cruikshank muss definitiv am Jiu-Jitsu arbeiten. Das ist seine Achillesferse. Und den Rest lasse ich jetzt mal außen vor. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen mit diesem ersten Videopodcast auch auf YouTube dafür sorgen, dass hier neue Leute zum ersten Mal MMA Radio hören. Ganz ehrlich, ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Diese Videogeschichte, ich habe gestern auch mit dem Chris gesprochen, es ist noch ein bisschen ungewöhnlich, aber lasst uns da erstmal reinkommen, dann werden wir wirklich, wie gesagt, Dougie Bay und Liv Lloyd ablösen an der Spitze bei YouTube. Ja, die nächste MMA Radio Ausgabe nehme ich am Freitagmorgen auf. Wer Lust hat, Lust dazu zu gucken, folgt MMA Radio auf Twitter, da poste ich dann die Uhrzeit und dann geht's in die Sommerpause. 7 bis 10 Tage Sommerpause. Und dann gibt es MMA-Radio wieder, aber wie gesagt, am Freitag nochmal eine Sendung. Jetzt hätte ich fast vergessen, hier meine Mucke einzuspielen. Davon haben ja die YouTube-Hörer gar nichts. Das habe ich technisch noch nicht hinbekommen. Sei es drum. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und ja, bis Freitag. Tschüss.